Lilo. Die fast allseits beliebte Cold Mirror hat ein kurzes Video über Hass im Internet produziert und damit einen Beitrag zur Hate Speech Debatte geleistet, bei dem ich mich gefragt habe, ob man Hate Speech nicht erst definieren sollte, bevor man sie bekämpft. Da diese Diskussion nun schon ein Weilchen stattfindet, bin ich gespannt, ob es hier neuen Input gibt, den ich vielleicht bisher nicht berücksichtigt habe. Werfen wir also mal gemeinsam einen Blick auf das Werk der guten Frau. Es ist okay, was zu sagen, das nicht jedem passt. Außerirdische haben Elvis entführt! Das Recht auf Meinungsfreiheit bedeutet, jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort. UFOs kontrollieren unsere Gedanken. Schrift. Kaufen Sie mein Buch, die Mondlandung ist ein Fake. Und Bild. Was haben die Illuminaten damit zu tun? Frei zu äußern und zu verbreiten. Eine Zensur findet nicht statt. Schon richtig, dass man in Deutschland mehr oder weniger sagen kann, was man möchte. Und wir im Vergleich zu anderen Ländern ein relativ hohes Maß an Meinungsfreiheit genießen. Aber ganz so einfach, wie du es hier darstellst, ist es nun mal doch nicht. Besonders wenn man über die Zeit des Nationalsozialismus redet, kommt man schnell in einen kritischen Bereich, in dem mehr als bei anderen Themen zwischen Tatsachenbehauptung und Meinungsäußerung unterschieden wird. Eine empfindliche Sonderstellung, was Meinungsäußerungen angeht, bekommen zum Beispiel auch Religionen. Beleidigungen sind generell schon nicht erlaubt, aber werden hier nochmal speziell betrachtet. Es herrscht also nicht für alle Ansichten das gleiche Recht, diese zu äußern. Falls das Aluhutmännchen aus deinem Video ein paar andere Sachen gesagt hätte und diese ernst meinen würde, hätte es durchaus Probleme mit Zensur bekommen können. Es ist okay, was zu sagen, das nicht jedem passt. Hitler hat nichts falsch gemacht. Das Recht auf Meinungsfreiheit bedeutet, jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort. Der Holocaust hat nie stattgefunden. Schrift. Kaufen Sie mein Buch, der Bundespräsident ist ein Fake. Und Bild. Was hat das Christentum damit zu tun? Frei zu äußern und zu verbreiten. Das sind ähnlich absurde Ansichten wie die aus Cold Mirrors Originalvideo. Allerdings bestehen hier, aufgrund der angesprochenen Themen, im Gegensatz zu UFO- und Mondlandungsverschwörungstheorien eben doch Einschränkungen, die unter Umständen strafrechtlich relevant sind. Je nach Auslegung könnten hier verschiedene gesetzliche Regelungen Anwendung finden. Paragraph 90. Verunglimpfung des Bundespräsidenten. Absatz 3 des Volksverhetzungsparagraphen. Paragraph 166. Beschimpfung von Bekenntnissen, Religionsgemeinschaften und Weltanschauungsgemeinschaften. Wenn es ganz blöd läuft, könnte sogar die Polizei kommen und fragen, was ist denn das? Da kam die Polizei, fragt, was ist denn das? Bei solchen Äußerungen, da ist Schicht im Schacht. Meinungsfreiheit bedeutet aber nicht, dass man frei von Verantwortung für alles, was man sagt oder schreibt, ist. Beleidigungen, Volksverhetzung, der Aufruf zu Gewalt und Mord, die Androhung von Vergewaltigung, das alles ist nicht erlaubt und wird juristisch verfolgt. Dies ist korrekt. Wie zuvor schon gezeigt, bleibt es allerdings nicht bei diesen Tatbeständen. Man könnte sich jetzt hier darüber streiten, inwiefern die einzelnen Punkte sinnvoll sind oder nicht, dabei ich möchte nicht zu sehr abschweifen. Festhalten kann man aber noch, dass die Gesetze immerhin einigermaßen klar definiert und ausformuliert sind, was man von der sogenannten Hassrede bedauerlicherweise nicht wirklich behaupten kann. Ich kann mich noch daran erinnern, dass das BMI 2016 geschrieben hat, nicht jedes Hassposting erreicht die Schwelle der Strafbarkeit. Und genau in dieser Schwammigkeit liegt mein Hauptproblem mit der Anti-Hate-Speech-Kampagne. Ähnlich wie beim Netz.de sehe ich hier eine Gefahr, dass der Satz "eine Zensur findet nicht statt" aufgeweicht wird und bestimmte Inhalte einer gewissen Willkür zum Opfer fallen und gelöscht werden, obwohl sie keinen Straftatbestand erfüllen. Manchmal ist man aber trotzdem so hasserfüllt, dass man den Hass unbedingt rauslassen möchte. Zum Beispiel, wenn du schreibst: Linksversiffte Muslim-Homo-Kommunisten-Bananen sind der Abschaum der Obsttheke. Hashtag Banana-Hate. Du hast zwar die Freiheit, diese Meinung zu haben, aber es ist keine Zensur, wenn niemand deinen Bullshit hören will, wenn keine Online-Plattform deine Hassrede archivieren will und wenn deine Mama einfach das Licht ausschaltet, weil sie dein Gesicht nicht sehen will. Na, na, na, kalter Spiegel, deine eigene Darstellungsform hier ist vermutlich eher Hate als der Bananenhass-Post. Ich meine, wenn dir jemand sagt, dass deine Mama das Licht ausschaltet, weil sie dein Gesicht nicht sehen will, würdest du das eigentlich generell eher als Kompliment oder schon mehr als Beleidigung einstufen? Oder wenn man ein dicklicher Anonymous-Aktivist ist, würdest du dich von dieser Darstellung geschmeichelt fühlen oder es schon tendenziell als diffamierend empfinden? Warte mal, Cold Mirror. Ist das nicht sogar ziemlich offensichtlich eine Darstellung vom Fedora-Guy? Nutzt du hier nicht ein Meme auf Kosten der Gefühle einer Person und verbreitest du so nicht etwas Hass im Internet? Bleilo, deine Einwände sind doch einfach überempfindliche Anstellerei. Richtig, aber genau das ist mein Punkt. Mir ist durchaus klar, dass das ein spaßiger Spaß sein soll und mir geht das auch kein Stück zu weit. Doch es zeigt eben, dass in diesem Rahmen relativ willkürlich festgelegt werden kann, was Hate ist und was nicht. Was für die einen angebrachte Kritik oder ein harmloser Witz ist, kann von anderen als aalglatte Hassrede aufgefasst werden. Der Verwendung des Begriffs fehlt es an Nachvollziehbarkeit und Konsistenz. Deshalb bietet sie auch keine gute Grundlage für irgendeine Art von Regulierung. Apropos Regulierung. Du hast recht damit, dass man Online-Plattformen nicht dazu zwingen kann, bestimmte Beiträge zu veröffentlichen. Aber du erwähnst leider mit keiner Silbe, dass auf anderer Ebene durchaus Einfluss auf diese Seiten genommen wird. Staatlich geförderte Anti-Hate-Speech-Kampagnen und das NetzDG führen dazu, dass bestimmte Ansichten eher ans Fadenkreuz der Online-Plattformen geraten. Dadurch ist der Zensurvorwurf nicht ganz so weit hergeholt, wie du es hier darstellst. Es gibt nämlich einen Unterschied zwischen einer sachlichen Diskussion mit abweichender Meinung. Ich mag Birnen. Ich mag Äpfel. Ich hasse Bananen, die sind scheiße. Ihr seid scheiße. Und schlichtweg asozialem Benehmen. Dies ist korrekt. Da das asoziale Benehmen hier wieder von einem dicken Typen dargestellt wird, empfinde ich dein Video allerdings als Fettshaming vom Feinsten. Die Guy Fawkes-Maske dient keinem anderen Zweck, außer der Herabwürdigung des Anonymous-Kollektivs, und dass hier nur zwei Obstsorten positiv erwähnt werden, ist an Ausgrenzung und mangelnder Vielfalt wohl kaum zu überbieten. Gemeldet wegen Hate Speech. Okay, ernsthaft. Der grobe Punkt, den du machen willst, ist schon klar. Allerdings ist das Ganze nicht so simpel und dichotom, wie du es darstellst. Es gibt nicht nur abweichende Meinungen und schlichtweg asoziales Benehmen, sondern auch eine Menge dazwischen. Und die Wahrnehmung davon, welches Kommunikationsverhalten in Ordnung ist und welches asozial, hat eine relativ große individuelle Komponente. Aber wie wäre denn die Welt, wenn man einfach keinen Hass mehr äußern würde? Als erstes müsste man dafür genauer definieren, was man unter dem Äußern von Hass versteht. Die Kommunikation zwischen Menschen so zu beschneiden, dass keiner etwas als geäußerten Hass empfinden kann, behindert verbale Auseinandersetzungen unter Umständen eher, als sie zu fördern, und führt damit potenziell zu noch mehr Konflikten. Wenn man jemanden den Mund verbietet, lässt er eventuell die Fäuste sprechen. Der vermeintliche Hass, der dann nicht mehr geäußert wird, würde auch nicht einfach verschwinden, sondern sich im Zweifelsfall in einer anderen Form als in Internetkommentaren kanalisieren. Denn irgendwie haben sich diese Emotionen aufgebaut und irgendwie müssen sie auch verarbeitet werden. Wie genau das dann aussehen würde und wie wünschenswert das wäre, lässt sich nur schwer absehen. Weniger Hass im Netz klingt auf den ersten Blick nach einer Aussage, die das hessische Kultusministerium zu Recht fördert. Und in einem 90-sekündigen Video kann man selbstverständlich auch nicht jeden Aspekt des Themas ausführlich behandeln. Die Darstellung von Cold Mirror ist mir dennoch wesentlich zu vereinfacht und eindimensional. Notwendige Definitionen werden nicht gegeben und mögliche Problematiken, wie zum Beispiel die Gefahr der Überregulierung, mit keiner Silbe erwähnt. Meine Grundeinstellung dazu ist, dass ich lieber einen Hate-Beitrag zu viel sehe, als einen vernünftigen zu wenig. Wenn ihr das anders seht, könnt ihr mich das gerne in den Kommentaren wissen lassen. Ansonsten, lasst eure Mama nicht das Licht ausschalten, nur weil sie euer Gesicht nicht sehen will, und bleibt logisch.